Das alte Indien. Kasten ordnen die Gesellschaft. Tal des Ganges um 500 vor Christus. Wann immer einer aus der Kaste der Kshatriya, der Krieger, dazu Lust hat, dann sagt er zu einem aus der Kaste der Vaishya, der Kaufleute und Hirten: Bring her, was du da in der Hand hältst. Es gefällt mir gut, ich will es haben. Der Vaishya gehorcht und der Kshatriya plündert ihn aus. Aber nicht nur das, alles, was er will, macht er mit ihm. Dieses Zitat aus einem Brahmanentext vermittelt einen Einblick in das Leben im antiken Indien. Bestimmt wird das Dasein der Inder, die zu Beginn des 5. vorchristlichen Jahrhunderts bereits zum größten Teil Hindus sind, durch die klaren Hierarchien, die das Kastenwesen vorgibt. Nach hinduistischem Glauben wird jeder Mensch in eine Kaste hineingeboren und bleibt darin ein Leben lang, von Generation zu Generation. Ein Verlassen der eigenen Kaste, ja gar der Aufstieg in eine höhere, ist zeitlebens unmöglich. Die Entstehung der Kastenordnung geht zurück ins Jahr 1000 vor Christus. In dieser Zeit wandern von Norden her die hellhäutigen Aryas, eine indogermanische Volksgruppe, in Indien ein. Mit ihrer Sesshaftwerdung beginnt ein neuer, wichtiger Abschnitt der indischen Geschichte, die sogenannte spätvedische Zeit. Die indische Gesellschaft durchläuft in diesen Jahren einen Prozess tiefgreifender Veränderungen. Nach Jahrhunderten unsteten Umherziehens entstehen jetzt nicht nur feste Siedlungen, in denen der Handel blüht und ausgezeichnete Handwerker arbeiten, die mit Kupfer, Bronze und Eisen umgehen können, sondern es kommt auch zunehmend zum Kontakt zwischen den Aryas und der unterworfenen einheimischen Bevölkerung. Mit der Vermischung der beiden Volksgruppen geht eine soziale Differenzierung einher. Dabei ist das Hauptkriterium der Aryas, um sich von den Einheimischen abzugrenzen, deren dunkle Hautfarbe. Damit ist die Grundlage für die Entstehung der Kasten, der sogenannten Varna, geschaffen. Das Kastenwesen gliedert die Gesellschaft in 5 Klassen. Altindische Schriften verraten uns einiges über die einzelnen Kasten. Die Brahmanen, also die Priester, stehen an der Spitze der gesellschaftlichen Pyramide. Sie haben die heiligen Schriften, die Veden, studiert und sind für die rituelle Unterweisung der Bevölkerung zuständig. Auf die Brahmanen folgen die Kshatriyas, die Krieger. Sie sollen die Schwachen schützen und als Könige gerecht regieren. Im Alltag ist leider allzu oft das Gegenteil der Fall, wie das Eingangszitat zeigt. Außerdem obliegt den Kshatriyas die Verpflichtung, über die moralische Ordnung zu wachen. Die dritte Gruppe bilden die Vaishyas. Sie sind Kaufleute und Hirten und sollen den Reichtum des Landes durch Handel, Landwirtschaft und Viehzucht mehren. Die letzte Gruppe der Shudras dient den anderen Kasten. Ihre Mitglieder sind allesamt Nicht-Aryas, also dunkelhäutige Einheimische. Außerhalb des eigentlichen Kastensystems steht die fünfte Gruppe, die Paryas, die Unberührbaren oder Dalits, Unterdrückte, wie sie sich selbst nennen. Diese Kastenlosen sind weitgehend vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen und müssen Arbeiten verrichten, die als unrein gelten, vor allem solche, bei denen man mit Blut in Berührung kommt. Sie verdienen ihr Geld beispielsweise als Hebammen und Schlachter, aber auch als Straßenfeger oder Wäscher. Bildet die Kastenordnung zwar über die Jahrhunderte eine Konstante, die die indische Gesellschaft entscheidend prägt, so ändert sich doch in anderen Bereichen des Lebens an der Schwelle zum 4. Jahrhundert vor Christus einiges. Es ist nicht nur das Zeitalter Buddhas, der mit seinen religiösen Überzeugungen eine Gegenbewegung zum Hinduismus ins Leben ruft, sondern auch das Zeitalter der sich formierenden Großreiche des indischen Ostens. Immer weiter hat es die Menschen der vedischen Zeit im 6. und 5. vorchristlichen Jahrhundert vom Nordwesten in den indischen Subkontinent hineingezogen. Die fruchtbaren Ebenen des Gangestals, das den Norden Indiens von West nach Ost durchzieht, sind das Ziel dieser Wanderungsbewegung. Vermutlich ist eine Veränderung des Klimas im Nordwesten Indiens und im Industal, die zu Dürren in diesen ehemals fruchtbaren Gebieten führt, der Grund für die Besiedlung der Region am Ganges. Die Landnahme im Osten Indiens führt schon nach kurzer Zeit zur Begründung der ersten indischen Königtümer und zu einer Phase des Städtebaus am Ganges. Nach den einst prachtvollen Städten der Induskultur im Norden des Subkontinents ist dies nun die zweite und entscheidende Urbanisierungswelle in der Geschichte Indiens. Von den dörflichen Siedlungen der vedischen Zeit unterscheiden sich die Gangesstädte vor allem durch ihre Befestigungsanlagen. Seit dem Untergang der Industalstädte werden hier erstmals wieder gebrannte Lehmziegel verwendet. Am beeindruckendsten ist die Stadt Kausambi mit einer Stadtbefestigung von mehr als 6 Kilometern Umfang und Ziegelmauern, die teilweise mehr als 10 Meter hoch sind. Eine weitere zentrale Neuerung in der indischen Wirtschaft sind Münzen. Sie tauchen erstmals in den Gangesstädten auf und lassen, auch ob ihres beachtlichen Gewichts, auf einen hochentwickelten Warenhandel schließen. Gehandelt wird in dieser Zeit vor allem eine wertvolle neue Keramikart, die sogenannte nördliche schwarzpolierte Ware. Die Handwerker am Ganges sind Spezialisten für das Anfertigen dieser teuren Artefakte. Von hier aus wird das heiß begehrte Gut in weite Teile Nord- und Zentralindiens gebracht. Ihren bedeutendsten Ausdruck aber findet die östliche Gangeskultur nicht im Materiellen, sondern im Geistigen, in einer geistig-religiösen Erneuerungsbewegung. Diese ist besonders mit der Lehre und dem Wirken Siddhartha Gautamas, Buddhas, wie er später genannt wird, verbunden. Der Buddhismus versucht mit seinen Glaubensprinzipien und Idealen, den Menschen anzuleiten, wie er sich vom Leiden befreit und zum Glück gelangt. Die Lehren Buddhas greifen auch die ständig wachsende Macht der Brahmanen und ihre magisch-sakralen Riten an, mit denen sie das Königtum an sich binden und den eigenen Einfluss ausweiten wollen. In der Tat verfügt die Priesterkaste im alten Indien über sehr viel wirtschaftliche und politische Macht. Die althergebrachten hinduistischen Strömungen verlieren durch den Buddhismus zwar etliche Anhänger, auch unter den Mächtigen und Herrschenden, verdrängen kann die neue Religion den alten Glauben aber nicht. Die Menschen in Europa und im Orient wissen in jener Zeit kaum etwas über den indischen Subkontinent, der für sie am Rande der Welt liegt. Es ist Alexander der Große, der 326 vor Christus das Tor zu diesem unbekannten Land aufstößt. Mit der Absicht, an die Grenzen der seinerzeit bekannten Welt vorzustoßen, überquert Alexander den Indus. Einige der dort ansässigen Machthaber unterwerfen sich ihm aus freien Stücken und bewirten ihn und seine Soldaten königlich. 3000 gemästete Ochsen und 10.000 Schafe werden Alexander zu Ehren geschlachtet. Doch nicht alle Stammesfürsten empfangen die Eroberer aus dem Westen mit offenen Armen. Poros, König des Stammes der Pauravas, tritt Alexander mit einer mächtigen Streitmacht, darunter 200 Kriegselefanten, entgegen. Nur mit viel Glück gelingt es Alexander, diesen zu besiegen. Doch als der Makedone trotz des heftigen Monsunregens immer weiter nach Osten ziehen will, verweigern ihm seine Soldaten erstmals die Gefolgschaft. Je weiter sie Richtung Ganges vordringen, desto klarer wird, dass nicht das von Alexander angekündigte Ende der Welt vor ihnen liegt, sondern noch die gesamte Tiefe des indischen Subkontinents. Auch Alexanders wortgewaltige Ansprache, die bei seinen Männern die gemeinsamen Siege in Erinnerung ruft, kann die müden Soldaten nicht zum Weitermarsch bewegen. Verbittert tritt Alexander mit seinem Heer den Rückmarsch an. Auch wenn seine Expedition in das mythische Reich am Rande der Welt nur eine kurze und aus indischer Sicht unbedeutende Episode und Alexander selbst nur einer von vielen namenlosen Eroberern ist, die nicht über den Nordwesten des riesigen Subkontinents hinauskommen, so prägen die Berichte seiner Schreiber lange Zeit das Indienbild des Westens. Und auch in anderer Hinsicht hat Alexanders Feldzug gewichtige Folgen für den Fortgang der indischen Geschichte. Denn kurz nach dem Eindringen Alexanders legt Chandragupta Maurya um 320 vor Christus die Grundlagen für das erste indische Großreich der Geschichte, die Maurya-Dynastie. Was hat dies nun mit Alexander dem Großen zu tun? Ganz einfach. Die Karriere des späteren Königs Chandragupta beginnt mit dem erfolgreichen Kampf gegen die von Alexander im Indus-Tal zurückgelassenen Garnisonen. Nach und nach dehnt er seinen Machtbereich durch Siege gegen andere Territorialherren mehr und mehr aus und begründet eine Dynastie, die die Geschicke Indiens bis ins Jahr 185 vor Christus bestimmt. Die Maurya-Herrscher betreiben systematisch den Ausbau des Verwaltungsapparates und des Heeres. Insbesondere ihre Kriegselefanten sind eine gefürchtete Waffe. Ihr Reich ist straff organisiert und wird zentral von der Hauptstadt Pataliputra im östlichen Gangestal aus verwaltet. Außerdem verfügen die Maurya-Herrscher über einen effektiven Geheimdienst. Die königlichen Aufpasser spionieren alles aus, schreibt ein zeitgenössischer Indienreisender um 300 vor Christus, beaufsichtigen, was in Indien geschieht, und erstatten dem König Bericht. In der Tat werden das gesamte öffentliche Leben und große Teile der Wirtschaft vom König beherrscht und kontrolliert. Chandraguptas Sohn Bindusara führt die Reichserweiterung, die sein Vater begonnen hat, fort. Die Expansion des Maurya-Reiches findet schließlich unter König Ashoka, der das Reich von 268 bis 233 vor Christus beherrscht, ihren Abschluss. Bis auf den äußersten Süden herrscht er über den gesamten Subkontinent und zudem über die Gebiete des heutigen Pakistans und Afghanistans. Mit der über 30 Jahre dauernden Regentschaft Ashokas erhellt sich die indische Geschichte schlagartig. Denn als erster indischer Herrscher verewigt er sich und seine Taten in einer Reihe großartiger Säuleninschriften. Das Kapitel der Ashoka-Säule in Sarnath, dem Ort, an dem Buddha erstmals seine vier edlen Weisheiten predigte, zeigt vier Rücken an Rücken stehende Löwen, die auf einem glockenförmigen Lotussockel stehen. Auf dieser Säule lässt Ashoka die Grundzüge seiner Politik, insbesondere das Dharma der Lehre des Buddhismus, einmeißeln. Die buddhistische Lehre ist für Ashoka sehr wichtig. Denn nachdem er 261 vor Christus das Land Kalinga, das der Expansion der Mauryas am längsten Widerstand geleistet hatte, unterworfen hat, quälen ihn Albträume und Schuldgefühle. Während dieses Krieges sind hunderttausende Menschen verschleppt und getötet worden. Die Bilder der Sterbenden und Wehklagenden lassen den König nicht mehr los. Dieses einschneidende Erlebnis soll Ashoka zur Aufgabe weiterer Eroberungspläne und zur Hinwendung zum Buddhismus bewegt haben. Fürderhin, so verkündet er in einer seiner Inschriften, strebe er nur noch nach Eroberungen durch die Verkündung der Sittenlehre Buddhas. Ashoka wird zum buddhistischen Laienanhänger und begibt sich nach dem verheerenden Kalinga-Krieg für 256 Tage auf eine Pilgerreise zu den heiligen buddhistischen Städten in Nordindien. Nach seiner Rückkehr lässt er überall in seinem Reich auf Inschriften die Lehre Buddhas verkünden. Überall installiert er Botschafter, die sicherstellen sollen, dass die Lebensweise der Bevölkerung dem buddhistischen Dharma entspricht. Ashokas Politik stützt sich fortan auf die buddhistischen Prinzipien der Friedfertigkeit und der Toleranz. Das indische Königtum erhält damit unter Ashoka nach einer Periode skrupellosen Macht- und Expansionsstrebens der frühen Maurya-Herrscher eine gänzlich neue moralische Dimension. Ashoka schafft das erste Staatswesen der Geschichte, in dem Gewaltverzicht und soziale Wohlfahrt tragende Säulen darstellen. Über die weitere Entwicklung des Maurya-Reiches nach dem Tod Ashokas ist kaum etwas überliefert. Fest steht, dass nach seinem Ableben ein nicht aufzuhaltender Zerfall einsetzt. Ob dieser auf Unabhängigkeitsbestrebungen der einzelnen Regionen zurückzuführen ist oder ob sich seine Söhne und Enkel das Reich aufteilen, ist unklar. Schließlich wird der letzte Angehörige der einst so mächtigen Herrscherfamilie, Brihadratha, um 185 vor Christus ermordet. Auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung unter Kaiser Ashoka stellt das Imperium der Maurya ein gesamtindisches Reich dar. Mit diesem Staatswesen wird eine entscheidende Periode in der Entwicklung der indischen Kultur eingeleitet. Denn das Reich der Maurya markiert den eigentlichen Beginn der Geschichte des Landes, das wir heute Indien nennen. Ein Land, das durch seinen mythisch-spirituellen Charakter für den Westen bis in unsere Tage einen nie versiegenden Quell der Faszination und der Inspiration darstellt. Alle Ausgaben von CD Wissen finden Sie im Buchhandel und unter www.hörkiosk.de. Sprecher dieses Hörbuchs ist Gerd Heidenreich. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München.